Ein Mann packt aus. Jedenfalls hat er das angekündigt und Karl-Heinz Schreiber ist nicht irgendwer, sondern Waffenlobbyist. Und was für einer. Dem ehemaligen CDU-Schatzmeister Kiep hat er vor 11 Jahren auf einem Schweizer Parkplatz 1 Million Mark in die Hand gedrückt. Dem früheren CDU-Vorsitzenden Schäuble will er immerhin 100.000 gegeben haben. Und er weiß auch noch, sagt er, ziemlich viel über Mitglieder der Regierung Kohl, viel über die Lieferung von Fuchs-Spürpanzern an die Saudis und vielleicht noch mehr über das Airbus-Geschäft mit Kanada. Für die Sozialdemokraten im Untersuchungsausschuss hat dieses verlockende Wissensprofil ausgereicht, um Mitte Mai zur Einvernahme Schreibers nach Toronto fliegen zu wollen. Die CDU-Mitglieder im Ausschuss dagegen wittern ein nur wahlkampfbedingtes Erkenntnisinteresse. Immerhin mussten sich heute im Ausschuss beide Lager, wenn man so will, nochmal Frau Baumeister anhören. Aus Berlin Birgit Venzin. Brigitte Baumeister kämpft. Karl-Heinz Schreiber will reden. Und der Ausschuss selbst liegt in den letzten Zügen. Am 16. Mai werden die Aktendeckel der Beweisaufnahme geschlossen. Die ehemalige Schatzmeisterin der CDU kritisierte so deutlich wie niemals zuvor die eigene Partei. Natürlich bleibe sie dabei, sie habe die 100.000 Mark Spende vom Thyssen-Lobbyisten und Waffenhändler Schreiber erhalten und nicht Wolfgang Schäuble. Aus der CDU heraus sei sie denunziert worden, aber es bleiben Widersprüche. Denn Baumeister konnte sich partout nicht daran erinnern, dass ein Thyssen-Manager sie damals im September 94 beim Spendeneinsammeln im Hause Schreiber begleitet hat. Das aber ist nach Recherchen des Ausschusses inzwischen belegt. Stoff genug für viele Fragen an den Geldgeber selbst, Karl-Heinz Schreiber. Er ist in quasi letzter Minute zur Aussage bereit. Der Ausschuss wird ihn im deutschen Konsulat in Toronto vernehmen. Was die CDU ablehnt. Der Mann sei nicht glaubwürdig, sagt Obmann Andreas Schmidt. Er entzieht sich den deutschen Behörden, er entzieht sich den deutschen rechtsstaatlichen Instanzen. Er kann erzählen, was er will, ohne dass er Konsequenzen zu fürchten hat. Was die SPD aber in Erwartung von wirklichen Angaben des mediengewandten Waffenhändlers freut. Frank Hoffmann, der Obmann der Sozialdemokraten im Ausschuss. Dass die CDU zur Aufklärung nichts beitragen will, das zeigt sich nochmal ganz deutlich an der Person Schreiber. Schreiber unterliegt nicht der Wahrheitspflicht bei seiner Aussage im Ausland. Gegen Schreiber läuft ein Auslieferungsverfahren aufgrund eines Haftbefehls der Ermittler in Augsburg. Nur würde der Ausschuss seine Redeofferte jetzt nicht annehmen, dann wäre das eine grobe Pflichtverletzung und jede Parteiseite könnte dies anprangern. Also lasst uns nach Kanada reisen und Fragen stellen, sagt der bündnisgrüne Obmann Christian Ströbele. Von Herrn Schreiber stammt die 1 Million im Bar, im Koffer an Herrn Kiep, an den damaligen Bundesschatzmeister der CDU. Von Herrn Schreiber wurden die 100.000 Mark an Herrn Dr. Schäuble gegeben, so oder so. Und wir wollen von Herrn Schreiber nun wissen, ist dieses Geld, die Millionen und die 100.000 Mark, gegeben worden, um Regierungspolitik damals zu kaufen? Und Ströbele erinnerte die CDU im Ausschuss an ihre eigene Untersuchungsvergangenheit. Es habe doch schon mal ein Angebot von Schreiber gegeben und damals habe auch die Union gesagt, der Mann muss reden und wir müssen ihn hören. Birgit Venzin, Berlin. Palästinenserpräsident Arafat kann sich wieder frei bewegen und seine Verbalinjurien gegen den israelischen Premierminister Sharon zeigen, dass er auch das große Wort wieder führen kann. Die israelischen Sicherheitskräfte haben die Belagerung seines Hauptquartiers in Ramallah aufgegeben. Die Regierung in Tel Aviv hat damit ihr Versprechen eingelöst, den Hausarrest zu beenden, sobald Arafat einen sichtbaren Beweis aktiver Terrorbekämpfung geführt hat. Die 4 Mörder des israelischen Tourismusministers Sevi waren von Arafat zuvor an britische und amerikanische Aufseher ausgeliefert worden, die sie zusammen mit 2 weiteren palästinensischen Gefangenen in die Haftanstalt von Jericho brachten. In Ramallah selber brach nach dem Abzug der israelischen Armee Jubel aus, Hans-Joachim Wiese berichtet. Der Jubel seiner Landsleute war gewaltig, als Palästinenserpräsident Arafat heute Vormittag, gut einen Monat nach Beginn der Belagerung, sein Hauptquartier in Ramallah erstmals verlassen konnte. In ihren Augen ist er aus der Auseinandersetzung mit seinem Erzfeind Ariel Sharon als Sieger hervorgegangen. Dass er sich dem israelischen Druck nicht gebeugt hat, sondern standhaft geblieben ist, wird Arafat von den Palästinensern hoch angerechnet und hat seine Position, anders als von Sharon beabsichtigt, deutlich gestärkt. Zunächst besuchte Arafat ein Krankenhaus, auf dessen Parkplatz zahlreiche von israelischen Soldaten erschossene Palästinenser in einem provisorischen Massengrab beigesetzt wurden. Anschließend ließ er sich die Zerstörungen in anderen palästinensischen Einrichtungen zeigen. äußerst erregt und mit scharfen Worten geißelte er die anhaltende israelische Belagerung der Geburtskirche in Bethlehem. Das ist ein heiliger Ort, nicht nur für die Christen, sondern auch für die Moslems. Wie kann man zu diesem schmutzigen Verbrechen gegen die heilige Geburtskirche schweigen? Wütend bezeichnete Arafat den israelischen Ministerpräsidenten Sharon als Terroristen, Rassisten und Nazi. In der Geburtskirche war nach einer nächtlichen Schießerei zwischen israelischen Soldaten und bewaffneten Palästinensern ein Feuer ausgebrochen. Heute erschoss nach palästinensischen Angaben ein israelischer Scharfschütze einen der in der Kirche eingeschlossenen Männer und verletzte einen weiteren schwer. Ein friedliches Ende der Belagerung zeichnet sich derzeit nicht ab. In den nächsten Tagen wird Arafat voraussichtlich noch in Ramallah bleiben. Er müsse zunächst einmal seinen Landsleuten die Hände schütteln, die unter Verbrechen zu leiden hatten, sagte er. I have to go to see and to shake hands with my people who had suffered. Wahrscheinlich wird Arafat später eine Rundfahrt durch die Autonomiegebiete unternehmen und dabei auch das Flüchtlingslager Jenin besuchen. Jenin became Jeningrad instead of Stalingrad. Now Jeningrad. Jenin sei das Stalingrad der Palästinenser, so Arafat. Für den Fall einer Auslandsreise will ihm Ministerpräsident Sharon kein Rückkehrrecht garantieren. Falls es während solch einer Reise zu Terroranschlägen komme, behalte Israel sich das Recht vor, Arafat nicht wieder einreisen zu lassen, sagte Sharon in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender ABC. Wenn es eine neue Terrorwelle gibt, während er durch die Welt reist und hetzt, dann müssen wir neu überlegen, was zu tun ist. Unterdessen hat die radikal-islamische Hamas für die nächste Zeit neue Anschläge angekündigt. Wir haben nur noch einen Weg, den bewaffneten Kampf, sagte Hamas-Sprecher Rantisi im Gazastreifen. Wie der islamische Dschihad lehnt auch die Hamas den Kompromiss zur Freilassung Arafats ab. Arafat habe damit jede Hoffnung auf einen unabhängigen Palästinenserstaat zunichte gemacht. Hans-Joachim Wiese, Tel Aviv. Amerikanische Kampfflugzeuge haben in der vergangenen Nacht Ziele im Norden des Irak bombardiert. Eine Eskalation im irakisch-amerikanischen Verhältnis ist das noch nicht, denn die Angriffe fanden in der sogenannten Flugverbotszone statt und richteten sich gegen mutmaßliche irakische Verstöße gegen eben dieses von der UNO gedeckte militärische Bewegungsverbot der Streitkräfte Saddams in dem vorwiegend von Kurden bewohnten Norden des Landes. Die Spannungen mit Bagdad wachsen dennoch. In New York verhandelt die UNO derzeit mit Saddams Botschafter über die Wiedereinreise der Waffeninspektoren. Grünes Licht aus Bagdad ist längst noch nicht in Sicht. An der Heimatfront sozusagen wird verhandlungsbegleitend derzeit vor allem die Propagandatrommel gerührt. Der Bericht von Björn Blaschke. Die irakische Tageszeitung Babel, die als die einflussreichste ihres Landes gilt, richtet in ihrer heutigen Ausgabe zwei Forderungen an die Vereinten Nationen. Die UNO solle die 1990 gegen den Irak verhängten Sanktionen aufheben und sie solle sich dafür einsetzen, dass die Flugverbotszonen abgeschafft werden. Die richteten die USA und Großbritannien 1991 ein, im Nordirak für die Kurden, im Südirak für die Schiiten, zu deren Schutz vor möglichen Angriffen irakischer Regierungstruppen. Erst wenn diese Flugsicherheitszonen und das Embargo aufgehoben seien, könne die UNO mit Bagdad über die Rückkehr der Waffeninspektoren diskutieren, heißt es heute in der Zeitung Babel, deren Chef Uday Hussein ist, der älteste Sohn des irakischen Staatschefs. Wörtlich steht in dem Leitartikel: Der UNO-Sicherheitsrat sollte zunächst Mechanismen erarbeiten, wie die Sanktionen aufgehoben werden und ernsthaft daran arbeiten, britische und US-amerikanische Angriffe auf den Irak zu stoppen, bevor er neue Bedingungen stellt. Erst gestern haben Gespräche zwischen den Vereinten Nationen und einer irakischen Delegation unter der Leitung des irakischen Außenministers Naji Sabri begonnen. Im Verlauf des Treffens will UNO-Generalsekretär Kofi Annan erreichen, dass wieder Waffeninspektoren in das Land einreisen dürfen. In der Zeitung Babel wird Sabri nun aufgefordert, keine Zugeständnisse an die UNO zu machen, solange nicht sicher ist, dass auch irakische Interessen berücksichtigt werden. Trotz der harschen Töne hieß es aus diplomatischen Kreisen in jüngster Zeit immer wieder, der Irak werde sich wohl positiv zur Rückkehr der Waffeninspektoren äußern, sich aber in den bis morgen angesetzten Gesprächen erst einmal weder auf ein eindeutiges Ja noch ein Nein einlassen. Doch letztlich werde der Irak Konzessionen machen müssen, weil der Druck zu stark werde. Die USA werfen dem Irak regelmäßig vor, Massenvernichtungswaffen zu besitzen oder anschaffen zu wollen. Unter anderem deshalb drohte US-Präsident Bush Maßnahmen zum Sturz von Saddam Hussein an, ohne sich jedoch konkret festzulegen. Derartige Drohungen will die irakische Delegation, das steht schon seit Tagen fest, in New York auch erörtern, ebenso das UNO-Embargo und besagte Flugsicherheitszonen. Die im Norden des Irak haben alliierte Kampfflugzeuge zuletzt in der vergangenen Nacht bombardiert, nachdem, wie es hieß, von irakischen Luftverteidigungsstellungen US-Maschinen beschossen worden seien. Nach Angaben aus Bagdad soll ein Iraker getötet worden sein, drei weitere wurden angeblich verletzt. Björn Blaschke.